und sagt: Ich heiße Wesseli, oh, leihen Sie mir Ihr Ohr. Das Ohr leih ich ihm gerne, weil sich das billig stellt. Doch leider Gottes lieh ihm darauf sogar noch Geld. Der Mann schien treu und fieder, doch niemals kommt er wieder. Wo ist der Herr Wesseli? Wesseli, Wesseli, dem ist 20 Schilling auf der Wiener Mette lieb. Denken Sie sich meinen Schrecken, meinen Schrecken, meinen Schreck. Etwas muss geschehen sein, der Wesseli ist weg. Verzweifelt lauf ich rum jetzt seit dem Frühling. Ich such den Wesseli und meine 20 Schilling. Vielleicht wissen Sie, wo ist der Wesseli, dem ist 20 Schilling auf der Wiener Messe lieb. Man liest von Lilien Harvey, man spricht von Konrad Veit. Von Albers und Paul Hörbiger hört man zu jeder Zeit. Es steht auf den Plakaten sogar oft Wesseli. Doch mir geht's nicht um Paula, mir geht's um die Marie. Der Mann, den ich möcht wollen, der ist direkt verschollen. Wo ist der Herr Wesseli? Wesseli, Wesseli, dem ist 20 Schilling auf der Wiener Messe lieb. Denken Sie sich meinen Schreck, meinen Schreck, meinen Schreck. Etwas muss geschehen sein, der Wesseli ist weg. Verzweifelt lauf ich rum jetzt seit dem Frühling. Ich such den Wesseli und meine 20 Schilling. Vielleicht wissen Sie, wo ist der Wesseli? Dem ist 20 Schilling auf der Wiener Messe lieb.